damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstenson Crusoe. Bubi ist hier am Start. Hallo. Und ja, wir sind frisch gestärkt mit einem Vanillepudding aus dem Foodretter-Regal in Almersbach. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so gut fand, dass wir den jetzt gegessen haben, weil wir müssen jetzt Bier trinken. Oh ja. Und das passt so gar nicht. Lass dir erstmal anstoßen. Also zumindest sind wir mal gestärkt. War schon wieder so weit auseinander. Ja. Zum Glück sind unsere Arme lang genug. Mm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Meine Eltern haben gesagt, sie haben da mal Brot geholt. Das ist quasi in der Heininger Straße hat sich jemand zur Aufgabe gemacht. Ich weiß nicht, wo er die Lebensmittel herbekommt, aber Lebensmittel, die verfallen sind, so wie die Joghurts, die sie dann immer im Laden verkaufen können. Oder alle möglichen anderen Sachen sind da zu finden und mitzunehmen, wirft man, glaube ich, einfach in den Kessel rein. Und manchmal steht was da, manchmal steht nichts da. Aber lohnt sich scheinbar, da mal vorbeizugucken. Ja, ich habe das auch noch nie gehört. Ja? Ja, ich kenne nur den kleinen Abteil da im Edeka in Unterweissach, wo es auch so kurz vor abgelaufenes Zeugs gibt. Wo alle dann kennst reduziert das? Sind. Ja, ja, du kennst das, ja. Aber das sind halt komische Sachen, weil es halt Sachen sind, die niemand haben will. Aber ganz selten findet man was so richtige Schnapper, wie so ein Kinder-Maxi-King und sowas. Das ist dann überragend und ich gucke jedes Mal rein, aber meistens ist nur irgendwelcher ranziger Käse oder sowas oder irgendwelche komische Wurst. Ja, wenn Supermärkte das haben, gucke ich eigentlich auch jedes Mal rein. Ja. Aber es hat auch nicht jeder. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich weiß, dass ich mal in während im Studium in Ulm bei einem, ich glaube ein Rewe war das, war auch vor der Kasse und wir haben dann da durchgeguckt und haben gesehen, oh ja, die sind ja sogar abgelaufen, die Sachen, wo da drin lagen. Und haben wir gefragt, ja, können wir die irgendwie noch günstiger bekommen oder irgendwas? Dann habe ich gesagt, nee, die darf man euch gar nicht verkaufen. Ja, könnt ihr die dann irgendwo hinstellen und wir nehmen die mit? Nee, das geht gar nicht. Mhm. Naja. Schade. Ja, so ist es schon immer blöd, aber der Pudding war zu empfehlen. War zu empfehlen. Wenn ihr hier aus der Gegend seid, dann guckt doch mal beim Food. Ich weiß gar nicht, wie hast du das aufgeschrieben? Foodretter. Foodretter. Die Foodretter vorbei, vielleicht ist da was für euch dabei. Und es geht deswegen nicht kaputt, weil Lebensmittel wegschmeißen, finde ich, ist irgendwie das Schlimmste, was man machen muss. Also ja, es schmerzt mich wirklich, wenn man sich irgendwie übernommen hat und zu viel mitgenommen hat oder Sachen wie zum Beispiel irgendwie Karotten oder sowas oder Kartoffeln, die es immer nur in so einem riesen Sack gibt. Und wenn man drei einzelne nimmt, dann kostet nicht so viel wie der ganze Sack. Und dann denkt man, ja, kann ich ja mitnehmen, ich werde sie schon wegbekommen. Aber dann verschimmelt trotzdem die Hälfte, weil man doch nicht ganz so häufig dazu kommt, es zu verwerten. Und dann muss man es wegschmeißen. Oder was, wo schimmelt, weil die Verpackung kaputt gegangen ist, weil da irgendwie ein kleines Löchle drin war, weil die so ein bisschen verbeult war. Und dann merkt man es nicht beim Kaufen. Und willst dann essen, will irgendwie sich ein schönes Vesper machen, macht den Käse auf und sieht dann da so einen schönen grünen Pflaumen drüber. Dann ist auch nicht so geil. Na, schwierig sowas. Naja. Hast du dein Follow-up aufgeschrieben? Ja, habe ich. Willst du den gleich raushauen? Ja, ich hau den gleich raus. Perfekt. Und zwar habe ich es ja auch in der Insta-Story erwähnt und ich habe es ja auch letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich Teil der Stork-Sammelaktion bin mit den Webber. Und das habe ich auch im Geschäft erzählt und ich habe eine freundliche Qualifiziererin, die ihr Hobby ist Süßigkeiten essen und kaufen. Und die bringt uns auch immer irgendwas mit. Und jetzt hat sie zum Beispiel Knoppers mitgebracht. Es war reiner Zufall. Sie hat am Dienstag hat sie Knoppers mitgebracht, aber dieses neue Knoppers mit Erdnüssen oder so, das ist nicht so geil, aber ist trotzdem interessant. Und auf Denne war keine Sammelaktion und ich habe halt direkt geschaut, sind da Punkte drauf, habe ich ihr das erzählt und so. Hat sie gesagt, ja, ich habe noch ganz viel Zeug zu Hause, da muss ich mal nachschauen. Und dann kam sie am nächsten Tag, kam sie mit drei Packen Knoppers und so eine Riesenpack Ding. Wie heißt es, nimm zwei, so einfach so Lutschbonbons, haben wir jetzt gerade auch noch eins gefespert. Ja, und mittlerweile bin ich bei sage und schreibe 19 Punkte angekommen. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Ja, richtig cool. Hast du aus der Community auch was bekommen? Nee. dann will ich dich an der Stelle unterstützen, ne? Weil ich war heute im Kaufland für meinen Mittagssnack, habe mir da die meine heilige drei Einigkeit aus dem Backshop mitgenommen. Ein Pizzastückle, ein Stangenbörek und ein Schinken-Käse-Croissant. Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt laufe ich mal nach hinten zum Süßigkeitenregal und gucke, ob da irgendwas im Angebot ist. Bin durchgelaufen, bei den Gummibärchen gab es nichts. Oder zumindest nichts, was mich angesprochen hat. Irgend so komische Trolley-Sachen. Aber die, ich war kurz davor, die mitzunehmen, habe es ja nicht mitgenommen. Beim Rauslaufen sehe ich, oh, da ist noch ein rotes Schildle. Und was war's? Es waren die Nimm zwei Kaubonbons. Und dann habe ich direkt gedacht, die nehme ich mit, da sind die Punkte drauf und ich habe sie hier und will sie dir hier während dem Podcast überreichen, oh ja, sehr geil, dass sehr du geil. Noch zwei weitere Punkte in deiner Sammlung dann hast. Sind's nur noch 12, Patrick. Nur noch 12. Überragend. So, hier sind die zwei Punkte. Willst du auch noch gleich dazu ein Nimm ich zwei Soft auch noch haben? Einen Plopper machen. Und dann kriegst du so beides. ASMR-mäßig. Da sind richtig viele drin und es sind, glaube ich, auch 10% mehr Inhalt oder sowas. Brutal. Danke dafür. Ja, ich war bei einem Kumpel, beim Paul, der hatte jetzt gestern Geburtstag. Hier nochmal Geburtstagsgrüße. Shoutouts, herzlichen Glückwunsch. Und dann war ich bei ihm und dann saß ich da so am Esszimmertisch bei seiner Mutter oben und dann gucke ich mich so um und dann sehe ich so eine riesen Packung Toffifee, so ein Dreierpack. Und dann sehe ich da, da sind 3 Punkte drauf und ich sag so, Paul, ich brauche die Punkte, ich sammle die. Kann ich die haben? Wie du so einen Blick dafür entwickelt hast, nur wegen der Sammelaktion. Ja, überragend. Ja, bald ist es soweit. Bald ist es soweit, ja, dann wird es geordert. Jetzt mache ich einen Plopper. Ich mache auch einen Plopper. Einer ploppt nicht. Nice. Boah. Sehr gut, dass wir jetzt beide was im Mund haben und fröhlich ins Mikro reinschmatzen. Ja. Also 21 Punkte muss. Schauen, dass ich es nicht verliere. Ich tue es in mein Handy rein. Das ist an der Stelle auch richtig blöd, dass die Punkte genau da sind, wo man eigentlich die Tüte, wenn man jetzt keine Schere hat, aufreißt. Da läuft man Gefahr, dass man die Punkte mit verreißt. Und ich glaube, dann sind sie wertlos. Ja, ich glaube auch. Schwierig. Ja, ich muss mir heute auch Mühe geben, auch so eine dünne Folientüte zu zerschneiden. Mit dem Cuttermesser war schwierig. Vielleicht muss man die ja gar nicht so sauber ausschneiden, die Punkte. Schau mal, fürs gute Feeling. Ich glaube auch. Auch ein bisschen mühselig. Kennst du das Bibi und Tina Intro? Ja, das sind Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Ja. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Okay, auf was willst du hinaus? Bin ich über eine gute Frage gestoßen. Da hat jemand gefragt, ob es eine Kausalität zwischen dem sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, gibt. Also quasi, ob sie nur Freunde sind, weil sie schnell reiten. Mhm. Was sagst du da dazu? Ja, oder sind sie Freunde, weil sie schnell zusammen reiten oder reiten sie schnell zusammen, weil sie Freunde sind? Ja, schwierig. Also hätten sie quasi langsame Pferde, wäre ihre Freundschaft nicht so groß. Ich sag, ohne die Pferde wären sie gar nicht befreundet. So, ich glaube, steile These. In diesem, es gibt ja auch Nubi wie Blocksberg, da kommt ja die Tina gar nicht vor, oder? Ja, gibt's jetzt auf Netflix. Hey, ich dachte, das ist nur ein Hörspiel. Nee, ist jetzt auch schon eine Serie. Ist schon eine Serie. Ich hab schon eine Folge mehr reingezogen. Ist geil. Nee. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ja, ich weiß nicht. Ja, wenn ihre Pferde alt und gebrechlich wären, wäre es, glaube ich, nicht so erfrischend, die Freundschaft, oder? Ja. Also, es ist nicht, der Text ist nicht voneinander getrennt, sondern der ist unmittelbar quasi in dem Satz mit drin. Also, vielleicht ist der Text nicht die Intention, das so zu sagen, aber dadurch, dass es halt das Intro so ist und bis heute, glaube ich, auch so ist, würde ich schon behaupten. Ja, kann man schon so sagen. Naja, dann hoffen wir mal, dass Danny ihre Pferde noch weiter reiten und einigermaßen schnell sind, sonst wird es keine Folgen mehr auf Netflix geben. Ja, kurz zur Netflix-Serie, die fängt einfach bei Staffel 5 an. Also so, ja okay, ich war mal Staffel 5, Folge 1, ich weiß ja nicht, was da falsch gelaufen ist bei den Netflix-Studios. Wie wenn sie die Rechte nicht hätten. Ja, sowas. Ja, und dann habe ich eine Folge angeschaut, da hat sie ihr Hexensternbild vom Himmel gezaubert. Das war so ein Drache. Das wird jetzt wieder dir gefallen, die Story. Also ihr Hexensternbild. Hexen haben ihr eigenes Sternbild, weiß ja jeder. Und ja. Ja. Und der Baby, ihr Sternbild ist ein Drache. oder irgendein spezieller Drache oder so. Und dann hat sie, eigentlich wollte sie ihr Sternbild fragen, ob irgendwas passiert mit ihr oder mit irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn dann das Sternbild einmal leuchtet, heißt es ja, wenn es zweimal leuchtet, nein. So. Okay. Und dann hat sie sich aber verhext und dann ist das Sternbild zum Leben erwacht und dann ist der Drache quasi vom als Stern ist er runtergekommen und war dann wirklich ein richtiger Drache, der so halt ein animierter Drache, ja klar, aber ist er runtergekommen und der sah 1:1 aus, wirklich, wie Dragoran. Das Pokémon. Also wirklich. War, ob sie da nicht irgendwelche Marken verletzt haben. Also die, das war quasi im Dragoran sein Bruder. So. Und auch viel einfacher, weil dann kannst du ja mit dem Drachen höchstwahrscheinlich reden und musst nicht nur warten, dass der blinkt für ja und nein. Oder? Ja. Macht die Sache, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ein bisschen, aber der Drache kann nicht so richtig reden und der hat auch eine Erkältung. Kann der nur seinen Namen sagen? Ja, sagt die ganze Zeit so hui und sowas. Ganz schwierig. Okay. Hat eine Kinderserie, ja. Ja, ich hab gedacht, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber konnte sie ihre Frage klären? Ja, okay. Sie konnte ihre Frage klären. Und jetzt weiß ich es wieder, sie hat gefragt, ob was mit dem magischen Baum passiert oder sowas, weil der Bürgermeister hat geplant, den Baum zu fällen. Und sie hatte so das Gefühl, dass irgendwas mit dem Baum ist. Mhm. Und dann wollte sie ihr Standbild fragen, aber hat sie es verzaubert. Und dann hat sie dann trotzdem noch den Drache gefragt. Schon ein bisschen verkopft, so die Story von der Kinderserie. Vielleicht merkt man an der Stelle auch, dass es schon die 5. Staffel ist, weil sie sich wirklich irgendwas aus den Fingern saugen müssen, ja. Weil es einigermaßen irgendwie eine Handlung ergibt. Ja, brutal. Ich habe auch eine Kinderserie angeguckt. Hast? Also ich habe quasi nicht so eine Trickserie angeguckt, sondern ich habe es ja schon mal erzählt gehabt, wo ich meinen TikTok der Woche präsentiert habe mit dem Super Toy Club. Ich habe mir eine Folge Tabaluga TV angeguckt. Ja, überragend. Und ich muss sagen, also das sind ja lauter Spiele drin. Und eins von den Spielen, also es geht grundsätzlich darum, dass es ein rotes und ein gelbes Team gibt, also Jungs gegen Mädchen. Und die stellen sich auch vor, was auch ganz witzig ist, weil Kinder irgendwie in dem Alter einfach nur, heutzutage sagst du ja, wenn du dich irgendwo vorstellst, ja, ich bin so und so alt, komm daher, mein Beruf ist das oder ich studiere das, wie auch immer. Und Kinder sagen einfach, ich bin so und so alt und ich mag Tiere. Dann haben sie nichts mehr zu sagen, weil das beschreibt die einfach komplett. Genau, und bei den Spielen mussten sie, ist ein Spiel davon, ist ein Quiz. Und das Quiz war sogar einigermaßen schwer, würde ich behaupten, für Kinder. Worum ging es in dem Quiz? Was waren es für Fragen? Ich habe keine einzige Frage. Ja, über Steuern und sowas, oder? paar mathematische Gleichungen lösen oder sowas. Mhm. Und die müssen es auch schnell beantworten, weil je schneller sie es beantworten, desto mehr Punkte kriegen sie. Ja. Da friert dann die Punktzahl ein. Das finde ich aber eine gute Regel. Gibt doch auch so, was war das, Quizduell oder sowas, wo das auch Punkte gegeben hat oder so. Irgendwie sowas. Was war Quizduell? Auch so eine App, wo du dann so ja, gegeneinander genau, quizzen genau kannst. So. Und das Gute ist, wenn dann die Punkte sich aufaddieren, dadurch, dass immer ein bisschen was fehlt, ergeben sich so ganz ungerade Zahlen und dann hat man nicht so dieses Gefühl, irgendwann den anderen immer einholen zu können, sondern dadurch, dass halt noch der Zeitdruck da ist, ergibt sich so wirre Punktzahlen und dann addieren die sich halt irgendwann auf und dann kriegt halt der eine oder mehr oder weniger Punkte. Ja. Sehr gut. Ja, aber insgesamt war es schon ein bisschen komisch, Tabaluga TV zu gucken, weil es einfach echt alt ist. Also es ist nicht so super toll gealtert. Okay, schade. Aber es ist trotzdem unterhaltsam. Aber ich glaube, es ist unterhaltsamer, wenn man es mit irgendwelchen anderen Leuten anguckt und sich dann so ein bisschen über Sachen lustig machen kann, die zu der Zeit halt irgendwie normal waren. Da ist ja auch dieser eine Typ, der quasi auf seinem Kopf drauf keine Haare mehr hat und die Haare, die er hat, hat er einfach beschlossen, ganz steil nach oben zu gehen und dann so zwei so Haardinger rechts und links von seinem Kopf hat und dann halt so eine vercheckte, auffällige rote Brille anhat und das war so sein Markenzeichen. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und dann kommen halt immer so komische Einspieler, wo sie versuchen, irgendwie so Slapstick-Comedy und ein paar für Kinder lustige Sprüche zu machen, was so aus der Sicht von einem Erwachsenen betrachtet auch ein bisschen komisch ist, aber man kann immer bei einem sagen, ja, ist ja für Kinder und dann... Okay, wow. Und wo findet man das? Auf YouTube. Okay. YouTube ist voll mit dem Sach. Also du kannst Super Toy Club und Tabaluga TV und Tigerenten Club kann ich alles angucken. Sehr gut. Tigerenten Club habe ich, glaube ich, auch ein paar Ausschnitte gesehen. Da habe ich mich aber nur so ein bisschen durchgeklickt. Da habe ich eine ein bisschen neuere Folge, also da kann ich mich nicht aus meiner Kindheit erinnern. Da waren dann Lehrer dabei, also das sind ja immer ganze Klassen, die kommen. Und der Lehrer, der dabei ist, sitzt auf so einer Schaukel drauf. Und der Lehrer vom Verliererteam wird zum Schluss einmal in so ein Schaumbad reingetaucht. Ja, genau. Und ist dann komplett nass. Ja. Aber das kam mir nicht bekannt vor. Hä? Das ist ganz normal. So kenne ich das halt nur. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das früher schon so war. Ja, wir haben auch ein bisschen einen Altersunterschied. Ja, also, ich glaube, da kommt es auch her. Ja. Also ich war schon auch alt, die Folge, aber es ist nicht so alt, dass ich sowas noch in Erinnerung habe. Okay, krass. Ja, ich auch schon lange her. Wenn euch wirklich langweilig ist und ihr leichte Unterhaltung braucht, dann könnt ihr euch ja sowas angucken. Apropos YouTube. Ich hab mir reingegönnt und bin jetzt seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines YouTube-Premium-Kondos und muss sagen, irgendwie ist es schon cool. Ja, aber man muss dann auch wirklich viel YouTube gucken, dass sich's lohnt, oder? Ja, ich gucke auch wirklich viel YouTube. Okay, weil ich gucke wirklich wenig YouTube. Und ich muss dazu sagen, ich zahle nicht den deutschen Preis, sondern ich zahle 119 argentinische, was haben die? Keine Ahnung. Pesos. Ja, weiß ich doch nicht. So was, so eine Währung. So viel. Umgerechnet sind es 80 Cent. 119, ach und, so. Und für 80 Cent im Monat ist es wirklich, wirklich ein No-Brainer, da auf die Werbung zu verzichten, wenn man überlegt, wie viel Lebenszeit man sich einspart, weil man keine Werbung guckt und wie viel Nerven man sich einspart, weil man nicht zum 5. Mal die gleiche Werbung bekommt. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommt wieder die YouTube-Zeit von mir. Jetzt schaue ich wieder NFL-Highlights. Ah, okay. Ja, jetzt geht's wieder los und es nervt wirklich. Da hast du schon recht. Ja, also es ist auch erstaunlicherweise gar nicht so schwierig, das so kurz umzustellen und dann einmal, man muss es auch nur einmal abschließen in dem Land und dann beamt man sich durch die Wunder der Technik wieder zurück nach Deutschland und dann kann man das ganz normal nutzen und auch, man muss keine Umwege gehen, man nimmt seinen Account, den man hat, bimst sich rüber nach Argentinien, schließt es kurz ab, hinterlegt seine Kreditkarte und dann ist fertig. Easy, sehr gut. Easy peasy, aber da gibt es genug Einleitungen im Internet, das muss ich nicht genauer erläutern, wie es geht. Gut zu wissen. Jo. So ist es. Ja, ich würde was empfehlen aus aktuellem Anlass. Okay. Okay, dann schauen wir mal, wo der Button ist. Da. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, manche haben es vielleicht mitbekommen. Ich war krank am Wochenende. Ich hatte einen ordentlichen Schnupfen und ja, war ein bisschen fertig, aber es geht. Bist nach dem Duschen rumgerannt, ohne deine Haare trocken zu machen? Nee, ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum ich krank war. Okay, ich hole ein bisschen weiter aus. ich war am Freitag auf einem Geburtstag vom guten alten Nico, meinem Kumpel. Das war eine Stückles-Party. Mhm. Auf dem Stückle gab es ein Feuer. Das heißt, das hat Wärme gespendet. Meine Thermohose und mein Thermo-Oberteil hat mir Wärme gespendet. Darüber habe ich ein T-Shirt, einen Pulli und eine Jacke getragen. Mir war wirklich nett kalt. Mhm. Wahrscheinlich das einzige Thema war, dass mein anderer Kumpel, der Kevin, der war ein bisschen krank noch. Also so minimal, so wie ich jetzt noch ein bisschen rumrotzel. Aber ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie er mich da angesteckt haben sollte. Habt ihr aus dem gleichen Becherle getrunken? Eventuell. Also wir haben nicht zusammen oder gegeneinander Bierpong gespielt oder so, aber es stand irgendwann mal ein Bier auf dem Bierpong-Tisch und dann habe ich gedacht, ja okay, trinke ich halt das, wenn meins weg ist. Das war vielleicht seins. Das war das verseuchte. Kontaminierte Bier, eventuell. Aber ich bin aber dann auch ewig lang heimgelaufen noch mit dem Paul. Die Party war in Lippoldsweiler oberhalb vom Edeka auf einem Stückle und ich bin auch nach Oberweissach gelaufen und ja, Paul und ich haben uns halt gut Zeit gelassen, sag mal so. Um 5:30 oder sowas war ich daheim, ja. Ja, und dann bin ich krank geworden und dann am Montag ging es mir schon wieder gut besser, aber kennst du das ja, wenn die Nase so ordentlich zu ist und so. Mhm. Ist einfach unangenehm, vor allem beim Schlafen gehen oder so, dann nicht durch die Nase atmen zu können, sondern die ganze Zeit so durch den Mund und dann hast du die ganze Zeit Durst und nee. So. Und dann, vielleicht nutzt du das auch schon, aber ich benutze sehr gern Nasenduschen. Habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen in der Folge. Hast in der Folge, ja. Okay, ja, Nasenduschen sind einfach überragend und es befreit einfach die Nase. Und wenn man dann noch so Emsersalz auch dazu macht, so wie es empfohlen wird, ist einfach ein Träumchen für die Nasennebenhöhlen. Ja, dafür, dass da dann keine Chemie oder sowas drin ist, wie in einem Nasenspray, wo ja von ganz vielen Leuten sehr verteufelt wird, weil man sofort instant abhängig davon ist. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Da hast du außer eine, wo man so zusammendrücken kann, dass man da richtig Druck drauf hat auf der Nase. Ja, da hat man, kann man richtig Druck nach Belieben ausüben. Kann man durchspülen. Kann man richtig durchspülen. Ja, ist schon lecker. Ist Sache. Das beste Gefühl ist, wenn dann so ein großer Schnodderbobbel aus dem Nasenloch rauskommt und man dann direkt danach, also man spürt schon in der Nase so ein erleichterndes Gefühl und das hält dann auch eine Weile lang an. Ja, das hält halt wirklich eine Weile lang an. Also ähnlich gut wie das teure und chemiehaltige Nasenspray. Also nicht nur dieses Gefühl, dass du dann besser atmen kannst, sondern dieses Befreiungsgefühl hält lang an, meine ich. Das ist geil. Ja, ist schon geil. Aber bist du Typ, ich spüle aus einem Loch das andere durch oder wechselst du auch mal? Nee, ich gucke, wenn die Nasendusche halb leer ist, genau da ist der Zeitpunkt zu wechseln. Und dann ist aber manchmal so, dass es bei einem Nasenloch besser geht wie beim anderen. Ja, genau. Und wenn ich dann merke, okay, das ist jetzt ein bisschen zu anstrengend, da irgendwas durchzujagen, dann wechsle ich wieder auf das zurück mit dem Rest, wo es gut geht und dann lasse ich es auch gut sein. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, Team, ich lasse alles durch eins durch, weil ich glaube, du spülst irgendwie wieder zurück. Das kann sein, ja. Ja, so fühlt es sich manchmal an, wenn man das Nasenloch wechselt. Aber irgendwie, dadurch, dass man zwei Nasenlöcher hat, ist so in meinem Kopf der richtige Ansatz, die beide durchzuspülen, obwohl es ja alles zusammenhängt. Und die Idee ist, dass das zu dem einen Loch reingeht und zum anderen rausgeht. Ja, schon. Naja. Ja, das macht auf jeden Fall eine freie Nase und das ist wirklich angenehm. Ja, probiert's aus. Ja, kauft euch eine Nasendusche, das ist echt. Und die kosten auch nicht die Welt. Ja, ich glaube 15 Euro oder sowas. Wenn überhaupt. Und dann kaufst du dir einmal so ein 50er-Pack Emsersalz. Ja. Und dann ist alles gut. Das sind so kleine Tütle, wie so ein Magnesium-Tütle. Ich habe auch, glaube ich, mal einfach normales Salz genommen. Okay, krass. Das hätte ich mich nicht getraut. Ich glaube, wo ich das gekauft habe, waren da auch solche Päckle dabei, aber da habe ich nicht dran gedacht, noch weitere zu kaufen. Ja. Oder man kann ja auch mehr Salz in einem Beutel kaufen, wo man dann so viel rausnimmt, wie man denkt, dass man braucht. Ja. Also wo nicht so portioniert ist. Und hatte ich alles nicht, habe einfach ganz normales genommen. Hat auch funktioniert. Aber noch ein Tipp vom Profi, wenn ihr das Salz reinkippt, dann schüttelt nochmal die Nasendusche, weil ich hatte gestern, habe ich das vergessen und dann habe ich einfach ganz viel Salzkribbel auf einmal in meine Nase drin und musste so niesen. Das kribbelt dann ein bisschen. Das kribbelt brutal. Das ist wie so ein Peeling in der Nase. Und immer warmes Wasser reinmachen. Ja, lauwarmes Wasser. Löst sich einmal das Salz besser und es ist sehr angenehm, ich glaube. Ja, und das soll man auch machen, weil man sonst Schwindelgefühle haben könnte, weil Weil der Kopf wird ja dann ziemlich kalt, weil es sich ja ganz viel Wasser in den Nasennebenhöhlen ausbreitet und man glaubt ja gar nicht, wie tiefgründig die reingehen, die Nasennebenhöhlen. Das will man auch gar nicht so genau wissen, wo da die ganzen Labyrinthkanäle von dem Nasending entlang gehen. Ja. Ja, sehr schön. Schöne Empfehlung. Ja, schöner Talk. Hat man auch schon lange nicht mehr, diesen Empfehlungsjingle, glaube ich. Ja, kann gut sein. Ja. Machen wir wieder Zeit. Goody. Ich habe war auch wieder viel auf allen möglichen Plattformen unterwegs und hab mir, das ist ziemlich nischig irgendwie, hab da Videos angezeigt bekommen, wo Leute PCs zusammenbauen. Hast du auch schon mal so ein Video gesehen? Ja, aber das gebe ich jedes Mal, das interessiert mich ja brutal gar nicht. Oh, ich finde es so geil irgendwie, die ganzen Komponenten sehen ja eh alle so ein bisschen abgespaced aus, je nachdem wie neu sie sind. Und dadurch, dass die ja dann so, du packst ja viele Sachen aus. Man kennt es, wenn man jetzt ein neues Handy oder einen neuen Laptop hat, packt man ihn aus und dann ist der noch so ganz jungfräulich, kein Straub, kein Dabber und so. Und bei einem PC zusammenbauen braucht man ja 7, 8 Komponenten mindestens, die man auspacken kann, die dann alle so sind. Und dann setzt man die ineinander und dann klacken die. Und gerade solche Videos sind immer so wunderschön gefilmt und ganz nah und zum Schluss leuchtet alles und dreht sich und funktioniert halt einfach. Und das das ist so befriedigend für mich, sowas anzugucken. Und ich habe mir da auch gedacht, das wäre, glaube ich, mein Traumjob, für sowas bezahlt zu werden. Weil dann kannst du deinen ganzen Tag lang Sachen auspacken, ineinander stecken und ja, quasi, du hast Spaß dran und wirst dafür bezahlt. Du kannst ja quasi wie ein Mechaniker sein. Ja, weil aber da packst du ja nicht jeden Tag neue Teile aus. Ja, nicht jeden Tag. Und auch nicht solche crazy. Nicht so crazy Sachen. Ne? Manchmal sind schon crazy Sachen dabei, ja, wenn man dann auspackt, aber das ist dann schon special. Aber jeden Tag packe ich schon eigentlich irgendeine Sache aus. Ich war während der Ausbildung für 2-3 Wochen oder sogar einen Monat im Schaltschrankbau. Und da geht es ja darum, also im Schaltschrank ist quasi da, wo die ganzen Komponenten drin sind, die Maschine braucht, ganz viele Schütze und Relais und Aussteuerung, also richtig dumm teure Teile auch. Und die muss man auch erstmal alle auspacken. Die kommen alle in kleinen Karton leer und manche sind da auch richtig cool verpackt. Und das war sowas Ähnliches. Die Teile sind zwar nicht alle so wunderschön wie so PC-Komponenten, aber das hat mir, also das war so ungefähr das Feeling, was man haben muss, ja, wenn man einen PC zusammenbaut. Ich packe am liebsten im Geschäft Servomotoren aus, weil die sind so mega geil verpackt. Und zwar ist es einfach ein ganz normaler Karton, den kannst du so zweimal auffalten. Der hat quasi so zwei so Seitenwinkel, die halt dann in den Karton reinschlitzen. An der Seite kennt man ja. Weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe. Und den zieht man dann raus und dann kann man quasi den Servomotor an so einem Kartonstück rausziehen. Du kannst quasi links und rechts reingreifen, da gibt es so kleine Griffschalen und dann ist der um so einen flachen Karton, ist aber hat auch noch so Seitenwände wie so ein U, da sind die Griffschalen dran, ziehst den aus dem Karton raus. Dann ist der an den Karton so rangestretcht mit so einer Stretchfolie, wie so eine Frischhaltefolie sieht es aus. Ja. So, und wenn du dann auf den Servomotor auf die Werkbank legst, mit dem Kartonseite nach oben, nimmst dann dein Cuttermesser und slidest einmal diese Stretchfolie über den Karton drüber, dann faltet sich die Folie so seitlich weg und der Servomotor liegt einfach da, perfekt. Das ist überragend. Das mache ich am liebsten. Ich glaube, von dem gleichen Hersteller, ich glaube, die Steuerungen sind ähnlich verpackt, aber die liegen nochmal auf so einer Folie drauf, die wie so eine Hängematte und dann liegt es da drin, sind es die Steuerungen? Schneider. Ja. Ja, ich habe noch nie eine Steuerung ausgepackt. Ich habe im Kopf, dass die noch vercheckter, wie die Steller verpackt sind und das dann so eingebettet ist, wie eine Hängematte und dann liegt es da nur eine Folie drin, dass es halt drumherum dann geschützt ist und dann tust du es quasi wie aus so einem Bettchen rausnehmen und dann geil. Hast auch deine niegelnagelneue paar tausend Euro Steuerung. Ja, ein paar tausend, nee. Die hätten wir in Steuerung investiert, hätten wir, glaube ich, sogar mehr Profit gemacht, wie mit jeder Kryptowährung. Ja, wie mit jeder Aktie, die es gerade aktuell auf dem Markt gibt. Ja, das ist schon brutal, ey. Das ist echt verrückt. Man hätte gedacht, es ist mittlerweile besser, aber ich glaube, es ist noch schlechter geworden. Naja, haben wir ja, halt so leider halt verpasst. Ja, schade eigentlich. So ist es. Ich würde sagen, kommen wir zum Album, oder? Ja, machen wir so. Feuern ab. Jetzt fragen sich die Leute, hat man das letzte Woche nicht schon? Was war denn da los? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern an letzte Woche, aber ich glaube, da war was. Ja. Mhm. Komisch, gell? Ja, zweimal in Folge ist arg schwierig. Und dann ist nicht mal ein Album, das jetzt letzten Freitag erschienen ist. Das ist ein uralter Schinken. Irgendwas ist hier komplett falsch. Ja, der Lukas hat uns gebeten, ein Album zu reviewen und unseren Senf dazu zu geben. Shoutout an der Stelle. Ah, Lukas, übrigens nochmal persönlich für dich. Ich habe am Sonntag deinen Vater getroffen. War auch mal wieder, ist auch schon wieder lang her. Ja, so viel dazu. Genau, das Album ist aus dem Mai, um genau zu sein, am 5. Mai ist das rausgekommen. Hat 16 Songs und ist vom lieben Forty und hört auf den Namen Behind the Scenes. Mhm. Kommen wir zum Albumcover. Was sehen wir da? Ja, das sehen wir, glaube ich, müsste der gute alte Forty sein. Der hat so kurze, wie so ein, ich glaube, kein richtiger Boxerschnitt, aber So, ich glaube fast ein Iro, oder? Ja, so in der Art, so zwischen einem Mix aus Iro und Boxer. Ja, so in der Art. Da guckt er nach links oben und hat so einen Kapuzenpulli auf, so halb über den Kopf drüber gezogen. Und er hat eine schnelle Sonnenbrille auf, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen abgespaced, so eine viereckige. Ja, wie so eine 3D-Brille sieht jetzt aus dem Kino. Ist die von Prada, kann es sein? Kann sein. Oder Chanel oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas steht da drauf. Ja, doch, das ist Prada. Ja. Und er trägt dazu noch eine schwarze Lederjacke, die glänzt so ein bisschen. Das gefällt mir sehr gut. Die glänzt sogar sehr arg, oder? Ja, schon ziemlich krass. Ich glaube, die wurde eingeschmiert mit irgendwelchem Lackmittel oder sowas. Macht man ja bei Lederjacken oder so, die teuer sind, muss man ja regelmäßig pflegen, dass das nicht brüchig wird oder so. Ich glaube, ich könnte sowas nicht. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich sowas nicht habe. Mir stehen auch keine Lederjacken. Ich glaube, mir auch nicht. Ja, und dann hat er noch einen Pulli an, da steht BTS oder sowas drauf, keine Ahnung, vielleicht das Label oder so. Ich glaube, es steht nicht auf dem Pulli, ich glaube, es ist einfach unten am... Meinst? Ja, ja, weil das nicht so... Es ist zu gerade, als dass das auf dem Pulli drauf ist. Ja, das stimmt vielleicht. So, ja, das ist Label, das steht unten dran, das heißt Life is Pain, da ist schon mittlerweile gesigned. Mhm. Ich habe gelesen gehabt, dass er von PA Sports, sagt ihr dir was? PA Sports? Ja, so nee. Ein Rapper, ich glaube, der kommt aus Berlin, der hat ihn quasi erkannt oder entdeckt und hat ihn dann zu seinem Label geholt, aber ich glaube, das ist nicht das Label und zumindest ist er jetzt da mit dem jetzigen Album. Ja, auf jeden Fall ist er ganz groß aus dem Cover auf Orangen im Grund, das ist ja schon mal ein Pluspunkt bei dir. Auf jeden Fall, ja. Orange ist von allen Farben auf der ganzen Welt die beste Farbe, okay, die es gibt. Das ist jetzt deine Meinung. Und er wird so angeleuchtet mit so einem Strahler, auch in Orange. Sieht auch ganz cool aus, wie sich das Licht so spiegelt in der Lederjacke. Ist ein cooles Ding. Jo. Ja, aber ich weiß nicht, was ich für ein Cover halten soll, wo man selber drauf ist. Schwierig. Ich glaube, als Rapper kann man das schon machen. Ja. Ja. Also, wo man so als Porträt so selber drauf ist. Ja. Früher war das ja komplett normal, dass Leute auf ihren Covern drauf waren. Ja, bei Sido und so ja auch. Ja, ich meine sogar noch älter, gerade so die ganzen Deutschschlager aus den 60er und 70er Jahren, da waren immer die Künstler drauf. Die Flippers. Auf den Flipper-Covers auch immer die Flippers drauf, weil zu der Zeit gab es ja nicht irgendwie YouTube oder so, wo man Musikvideos angucken konnte. Und damit die Leute, die sich die Musik kaufen, auch wissen, wie der Sänger dazu aussieht, damit die sich das vorstellen können, hat man die, glaube ich, da drauf abgebildet. Da hat man mehr Bezug zur Musik, weil man sieht, oh, der lacht aber schön, der hat aber eine flotte Frisur. Und dann war das da, glaube ich, so ein Ding. Zumindest ist mir das aufgefallen, wo ich mich viel durch die deutsche Schlagerhistorie durchgehört habe. Da gibt es kein einziges Cover, wo der Sänger nicht drauf abgebildet war. Jo, okay, jo. So viel zum Cover. Ja, es ist ein brutal langes Album und es hat sich auch, ja, war schwierig, das am Stück durchzuhören, weil es halt einfach 16 Tracks hat und 42 Minuten 17 geht. Ja. Ja, das geht noch 42 Minuten, aber irgendwie kommt es einem länger vor, weil es halt so viele Lieder sind. Es sind echt viele Lieder. Ich habe auch, glaube ich, kein einziges Mal das Album an einem Stück durchgehört. Ist nicht so wild. Man kann es auch so zerstückelt hören. Ich finde, es ist nicht so schlimm, wie wenn man das Grimm-Album nicht ganz durchhört. Ja, das stimmt. Da ist es ein bisschen schade, weil auch die Lieder, zumindest von den Texten her, aber auch zum Teil von den Beats, sich viel wiederholt. Also ja. wenn ich glaube, die Texte zusammenfassen müsste, geht es entweder um Geld oder Reichtum oder Luxusgüter oder um so Herzschmerz-Liebeslieder. Ja, und teure Dinner. Und teure Dinner, ja, das gehört für mich auch zu den Luxusgütern und Reichtum dazu. Nee, ich finde das Wording einfach überragend, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich finde einfach, teure Dinner klingt einfach mega geil, darauf muss ich erstmal kommen. Ja. Okay, ja. Mich stört ein bisschen, dass die ganzen Lieder, also dass auch das Album und der Künstlername und alles in Großbuchstaben geschrieben ist. Ich hasse es. Mein erstes Ding ist Caps Lock, was ist deine Meinung? Oh, ich hasse es, es sieht so unästhetisch aus, es sieht so nach YouTube-Clickbait irgendwie aus. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie finde ich es cool. Wer hat es noch gemacht? Casper hat es auch noch gemacht. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding. Ich glaube, das wird dann vorgelebt den Künstlern. Irgendwie müssen die das machen. Ja, aber da kann man sich doch auch aktiv dagegen entscheiden. Ja, aber Out of 40 schreibt sich alles in Großbuchstaben. Ja, das meine ich ja. Und das Album, der Albumtitel ist auch alles Großbuchstaben. Ja, alles. Ja, der Künstler selber ist jetzt neu, aber... Ist ja ein Wunder, dass das Label nicht auch noch in Großbuchstaben geschrieben ist. Ja, ja, lieber macht man alles klein, bevor man alles groß macht. Das ist meine Meinung. Aber ansonsten gibt es da so einen Leitfaden, wie man die Liedertitel stilisieren sollte. Und wenn man sich daran hält, dann hätte man ein bisschen mehr Einheit, was das angeht. Also macht es, Leute, wenn ihr euer Album rausbringt. Okay. Ja, ist ein Winterbacher Boy, gell? Die Frage ist, ob das unser Winterbach ist. Ich hab's mal vorhin gegoogelt, aber ich habe dann doch keine Zeit mehr gefunden. Ich gehe stark davon aus, dass der Kerl aus dem Ländle ist. Ich habe, glaube einfach nur 40 eingegeben oder 40 Rapper bei Google und dann kam die Wikipedia-Seite und es kam auch von irgendeinem Rap-Blog eine 12 Fakten über 40. Da steht es drin mit Winterbach und wenn man bei Wikipedia steht ja immer drin, Künstler, bürgerlicher Name, bla bla bla, geboren da und da in Winterbach und wenn man da auf Winterbach klickt, dann kommt dann zumindest die Karte von Rems-Murr-Kreis, also wird da wohl das richtige Winterbach verlinkt worden sein und es nicht so automatisch irgendwie gemacht worden sein. Also ich glaube, der kommt von da, vielleicht ist auch der Grund, wieso der Lukas uns den empfohlen oder vorgeschlagen hat. Da muss er uns mal aufklären, vielleicht kennt er den ja irgendwie so, keine Ahnung, kann ja sein. Ich glaube, so nah war, also wenn das Winterbach ist, dann ist der, ich hatte mir glaube noch nie Musik von einem Künstler, der so nah bei uns in der Gegend wohnt wie das stimmt, ja. Kein anderer. Also quasi ein lokales Album. Ja, ein lokaler Boy ist das. Ein lokaler Boy, zumindest seine Wurzeln. Ich glaube, jetzt lebt er wirklich in Berlin. Ja, und muss man ja, oder? Wenn man so aussieht wie auf dem Albumcover, dann muss man, glaube ich, in Berlin wohnen. Ja, er hat Lied Nummer 10, Winterbach Freestyle. Ja. Nicht unbedingt der stärkste Track, aber da ist zumindest Winterbach im Titel drin, was das Lied schon irgendwie stark macht. Ja, ein bisschen, aber irgendwie ist es, aber nee. Nicht gut. Nicht so gut. Ja, ich habe mir noch was ist mir durch den Kopf gegangen. So, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber irgendwie war die erste Hälfte vom Album so die stärkere, so von den Tracks her oder die, was mir besser gefallen haben als so die zweite Hälfte, weil irgendwie geht es dann so, wahrscheinlich so bei Winterbach Freestyle geht es dann los und irgendwie ja, wird es dann nicht so ganz so cool, so wie ich es mir erhofft habe von dem ersten Teil und dann, weiß nicht. Doch, ziemlich genau das Gleiche würde ich auch behaupten. Ich finde das erste Lied sehr gut. Das ist so, es wirkt fresh, hat gute Texte, hat einen nicen Beat, geht ins Ohr und man kriegt auf jeden Fall dann Bock, das Album weiter zu hören. Also man merkt, okay, das ist auf jeden Fall kein Murks, das hat Potenzial und ist ein richtig guter Einstieg in das Album. Ja, und dann geht es irgendwie auch immer so weiter. Gerade Teure Dinner, überragend. Teure Dinner ist ein gutes Lied, ja. Teure Dinner, Shots, sagt wie es ist, Lift Off, alles Banger-Tracks, meiner Meinung nach. Aber gibt's gerade von den ersten paar welche, wo du sagst, okay, das, wenn ich einen aussuchen müsste, wäre das mein... Von den ersten paar? Ja. Yeah. Nur die ersten? Ja. Yeah. Dann ist Teure Dinner. Okay. Ja, weil das ist einfach, das Wording geht in den Kopf und der Rhythmus und der Beat bleibt eigentlich auch im Kopf. Ich hab's auch jetzt gerade noch mega im Kopf. Dann bleibt's wohl auch im Kopf drin. Ja. Für mich wär's glaub, sagt, wie es ist. Von denen wäre mein Favorit. Ja. Was auf jeden Fall auch ein Favorit ist von mir, ist das achte Lied, Wenn du mich vermisst. Mhm. Aber das kann dich schon. Das kann ich schon. Ja, weil ich bin vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr, keine Ahnung, auf die Mattea gestoßen. Okay. Auf das Feature. Und war das, was du bei der letzten Folge angemerkt hast, wo du gesagt hast, ja, ich kenne da ein Lied oder zumindest das Feature und das war das Lied, okay. Genau, das kannte ich schon und ich habe da auch ein paar TikToks gesehen, wie die das live spielen und so habe ich schon gedacht, ja, okay, irgendwie cool. Ja, und ich fand es cool, weil es zwar gebeitet ist, die Melodie, die Hook-Melodie von Tattoo, von All the Things She Said. Yes. Und da finde ich es einfach nur schade, dass es dann nicht komplett gebeitet wurde, weil da kommt ja zum Schluss, ich weiß gar nicht mehr, was der Text in dem Lied ist, aber da kommt ja This is not enough. Und dann wird es ja nochmals wiederholt bei dem Tattoo-Lied. So nochmal hoch, aber so ein bisschen entfernt vom Mikro. Und das fehlt da leider. Das wäre geil gewesen. An der Stelle kommt, glaube ich, nur ein Echo oder so. Und da hätte ich einfach das dann halt auch nochmal voll durchgezogen. Dann wäre es so ganz genau an dem Lied gewesen. Und fände ich, glaube ich, geiler, aber Geschmackssache auf jeden Fall. Ja, das ist immer noch Kunst. Ist Kunst. Und dann? Und dann? Wird das Album ein bisschen lang. Ja, zieht sich ein bisschen. Ja. Es kommt nicht so viel Neues. Es kommt, die Beats variieren ein bisschen. Da kommt dann irgendwie ein paar Reggaeton-Lieder. Hab mich schon gewundert, wieso das so lange braucht, bis irgendwann mal Reggaeton kommt. dann kommt ein Lied, wo, glaube ich, ein bisschen Gitarre drin ist und wo ganz zum Schluss ein Gitarren-Solo kommt. Weiß ich aber nicht mehr genau, welches das war. Scheiße. Wird nicht in Casa, wird dann nicht auf irgendeiner ausländischen Sprache. Was war denn das nochmal? War das Englisch oder war das Spanisch oder so? Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig im Kopf. Für mich ist das Casa-Lied das schwierigste Lied, ja, weil es nervig ist irgendwie. Also, da ist die komplette Hook auf irgendeiner Sprache. Es klingt irgendwie südamerikanisch, irgendwie. Ja, wahrscheinlich Spanisch, weil Casa ist ja, glaube ich, Haus oder sowas. Ja, soweit ich es im Kopf habe, würde ich auch das sagen. Aber der Beat ein bisschen nervig, ein bisschen viele hohe, gleiche Töne und dann das Gebrabbel da, wo auch eine komische Stimme ist. Also klingt nicht geil, hat mich genervt, habe ich auch dann so drauf geschielt, damit ich es mir merken kann, was das für ein ist. Eigentlich gucken wir auf die Lieder, wo man sagt, ah, okay, das ist cool. Ja. Dann merke ich mir den Titel, vor allem, wenn man weiß, dass man da dann später drüber redet. Und da habe ich drauf geguckt, weil es das genaue Gegenteil war, weil ich merken wollte, was ist dieses komische Lied da. Und es war Casa. Ja, das stimmt. Würde ich behaupten, mit Abstand das schlechteste Lied auf dem Album. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Sehr gut. Jo, also unterm Strich würde ich sagen, man kann da viele Lieder wegstreichen, weil die nicht viel Neues bringen. Insgesamt sind Lieder jeweils sehr kurz, deswegen sind es trotz 16 Songs nur 42 Minuten. Ich glaube, andere Alben mit 16 Songs wären um einiges länger, aber bei Hip-Hop ist das halt nun mal heutzutage so. Es ist so ein Ding mittlerweile, so 2 Minuten 30er Tracks zu machen. Ja, ja, weil nach 30 Sekunden halt es als Klick zählt. Was will man mehr? Da ist die Kohle schon im Sack drin. Ja. Deswegen alle Sekunden über 30, da muss man sich nicht mehr so viel Mühe geben. Wenn die Leute so lange dran geblieben sind, dann hat es sich schon gelohnt. Ja, gibt es noch irgendwas, was du sagen willst zu dem Album? Ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Ich werde viele Lieder mitnehmen, aber auch, weiß nicht, viele streichen gerade. Der Albumname Track Behind the Scenes, ja, auch nicht meins. War ein bisschen enttäuschend, gell? Mhm. Da habe ich auch gedacht, eigentlich, so heißt ja das Album, wo das dann gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, aber eigentlich würde ich das Album, wenn ich es schon so nenne wie ein Lied, das da drauf ist, würde ich sagen, dass das persönlich mein Favorit ist oder so, aber würde ich bei dem Lied jetzt nicht behaupten. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um wieder in den Hip-Hop reinzukommen, weil ich ja jetzt erst auf die Metal-Schiene gekommen bin. Früher war das so, dass die Metal- und die Hip-Hop-Leute sich gar nicht verstanden haben. Da gab es zwei Lager und du konntest nicht beides hören. Du konntest nur eins hören und du hast automatisch das andere gehasst. Mhm. Vielleicht ist sowas in dir da auch irgendwie da schlummert was angewachsen. Ja, da schlummert und du was, hast eine leichte Missgunst dem Hip-Hop gegenüber. Aber jetzt bin ich wieder im Hip-Hop drin. Oh, ja, jetzt bist du wieder im anderen Lager. Jetzt bin ich wieder normal geworden. Einmal rüber konnte normal. Okay. Ja, Lieblingstrack deinerseits? Ich glaube, wenn du mich vermisst, weil es auch nochmal einen Tick geiler produziert war mit den ganzen verschiedenen Effekten auf den Stimmen und so und auch was Hip-Hop ja viel macht mit diesen Aussetzern, wo dann verzögert wieder der Beat einsteigt und so, kommt in dem Lied, glaube ich, auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich, glaube ich, Orchideen nehmen. Okay, krass. Ja, eins wollte ich noch sagen, wenn du gerade da bist bei verzerrten Stimmen und Autotune und so. Es gibt ein paar Stellen, wo das Autotune benutzt wird, wo der gute Fordy mich brutal an Bowser erinnert. Wo die Stimme so ein bisschen flattert. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, es ist auf jeden Fall das Autotune drauf auf der Stimme und es klingt einfach, also wenn man jetzt nicht wüsste, dass es der ist, würde ich jetzt sagen, das ist Bowser. Ja. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was für ein, also mich hat es auch an irgendeinen Rapper erinnert, aber weil ich nicht so viel Deutschrap höre, wusste ich nicht, wie ich es genau einordnen soll, aber seine Stimme klingt jetzt nicht so, dass ich die irgendwie raushören würde oder behaupten würde, die ist super einzigartig. Also das spricht ja zu dem, was du jetzt auch gemeint hast. Ja, genau. Mir ist aufgefallen, dass die so einen Effekt, das steht nicht in jedem Lied drin, aber wenn er am Ende von einer Line einen Ton hält mit seinem Autotune, dann fängt er an, so Tremolo-mäßig zu flattern, und das macht Post Malone ganz viel in seinen Liedern. Also die haben das da auf jeden Fall, ich habe da auch schon mal auf TikTok eine Anleitung gesehen, wie man das in seinen Liedern so automatisiert einbringen kann, und da hat mich das stark dran erinnert, weil ich da auch selbst bei Post Malone nie drauf geachtet habe, dass er das macht. Okay, wo ich es dann gehört habe, da habe ich gemerkt, okay, klar macht er das nicht selber, weil das auch nicht natürlich klingt, dieses Flattern von der Stimme an der Stelle. Also ich glaube, so Opernsänger und so machen das, aber das klingt anders. Also wenn man das organisch nachmachen wollte mit seiner Stimme, würde es nicht so klingen, wie sie das in so Autotune-Hip-Hop-Tracks machen. Und das hat er sich auf jeden Fall da auch so ein bisschen rausgeklaut. Was lachst du da drüber? Sehr gut. Ja, das ist eine krasse Beobachtung. Flattern vom Autotune. Ah ja. Muss ich mal echt drauf hören, ja. Man muss sich da halt auch ein bisschen was einfallen lassen, wenn man so nochmal ein bisschen anders klingen will. Ansonsten ist immer ziemlich, ziemlich viel Hall auf seiner Stimme drauf. Ja, das stimmt. Was auch gar nicht abwertend klingen soll. Nee. Aber es ist mir da auch aufgefallen. Das macht auch nicht jeder so extrem. Also, wenn man denkt, man hat genug Hall, dann hat er nochmal eine Schippe drauf gemacht. Ja, wahrscheinlich in der Kirche aufgenommen. Gut. Ja. So. So ein Crusoe-Skala. Ne? Ich habe mir noch Skala. Gar keine Gedanken gemacht. Ja, du warst schon das letzte Mal dran. Ja. Ich will es nicht unbedingt schmälern durch meine Score, aber ich muss es ja trotzdem irgendwo in allen anderen Alben einordnen. Deswegen, Lukas, sei mir nicht böse. Für mich kriegt es leider nur knappe 690.000 und 1 auf der Carstens & Crusoe Skala. Es ist kein schlechtes Album, man kann es gut hören. Es ist für mich aber insgesamt vor allem textlich, wo man ja beim Deutschrap schon gut drauf hören kann, weil man ja eigentlich alles versteht, was die sagen, ein bisschen zu eintönig. Wäre da ein bisschen mehr gekommen, dann wäre es auf jeden Fall weiter oben. Und ja, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen zu viele Lieder und zu viele gleiche Lieder. Gut. Was sagst du? Ja, ich gehe damit. Das Problem ist, ich muss halt das ganze Album bewerten und nicht nur seine Lieblingstracks. Und ja, es sind schon viele dabei, die ich richtig gut finde, also wirklich richtig gut. Und wenn alles so gewesen wären, dann hätte es auf jeden Fall eine 9 vorne oder eine hohe 8. Yeah. Aber so wie es jetzt ist, ist halt, ja, 7 Grenze an 6. Ich sag mal 712.011. Okay, sind wir gar nicht so weit auseinander. Ja. Okay. Genau, ja. Man kann sich seine Lieblingslieder rauspicken, habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich werde es nicht löschen, das Album aus meiner Mediathek bleibt drin. Bis mich vielleicht Casa dann doch zu sehr nervt, dann fliegt vielleicht auch nur das raus, vielleicht auch das ganze Album. Mal schauen, was dann das gute Shuffle-Glück mir für Lieder aufzwängt. Wären wir fertig. Wären wir fertig, wa? So eine Musikkategorie nimmt schon ziemlich viel ein immer von der Folge. Ja, das ist aber auch so der Plan, oder? Ja, schon auch. Aber ich denke, ich denke manchmal so, ja, brauchen wir ja nur eine Viertelstunde, dann haben wir das abgehakt. Aber dann fällt uns doch so viel ein, weil jeder ein bisschen auf was anderes achtet und man dann noch auch ein bisschen drumrum guckt, rechts und links, was geht ab. Und dann kommt halt schon viel zusammen. Deswegen sind wir schon wieder ganz nah am Ende von der Folge. Das wollte ich eigentlich da damit sagen. Gibt es noch wichtige Sachen von dir? Ja, wollen wir nochmal in dem 2 Soft probieren zum Ploppen. Weil es bei dir total enttäuscht. Ja. Willst du irgendeine bestimmte Farbe? Ja, hat es grüne? Ich weiß gar nicht, ob es das gibt bei denen, aber gibt es grüne? Ich sehe das halt nicht, ob es da wirklich grüne gibt. Aber wenn du keine siehst, dann sind da einfach auch keine grüne. Aber dann hätte ich so ein dunkelrotes, bitte. Ja, ich glaube, die dunkelroten sind die geilsten. Ja. Ich hab vorher drauf gelesen, dass es vier Geschmackssorten hat, deswegen habe ich die vierte Farbe gesucht. Ah nee, es ist gelb, orange, rot und dunkelrot. Ja. Sehr einseitig von der Farbgebung. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung man da am besten drauf beißen sollte, weil stirnseitig sind ja so zwei so Schnöpsis. Ja, nice. Der davor war krasser. Hi, so komm. Schmatzen. Wahrscheinlich, wenn du jetzt danach direkt nochmal einen essen würdest, wärst du, glaube ich, den Knackser. Den mein so. Nachher. Das mach noch. Frau für Effekt. Gut, ja, gut, dann schmatzen wir jetzt noch 3 Minuten. Ganz ja, weil wir auch beide jetzt was essen haben. Ja, ich glaube, das Nervigste, was man bei einem Podcast machen kann. Essen oder trinken währenddessen. Wenn man trinken geht fit. Ja, nee, weil man da die ganze Zeit den Kohlensäure im Bauch hat und dann muss auch aufstoßen. Ja, und dann, wenn man sich dann, aufgestoßen, die Folge. Wenn man sich dann nicht weg vom Mikro dreht, so wie es mir gerade passiert ist, dann ja, gibt es halt einen dicken Röpser ins Mikro rein. Da freuen sich die Zuhörer. Nee, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf die Folge und wünschen allen Leuten wieder mal ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Sammelt die Punkte, denkt dran, kauft am besten ab sofort nur noch Stork-Produkte, dass wir da vorankommen. Ja. Vielleicht reicht es ja dann auch noch einen zweiten. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der zweite Pulli wäre natürlich erstrebenswert. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Grüße an Lukas, seinen Vater. Ciao, ciao.